Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Kafkaesk. Der Name eines Autors wird zum Wort. Denn es gibt in der Literatur und im Leben Situationen, die typisch Kafka sind. Aber auch das Gefühl, sie benennen zu müssen. Ein Erklärungsversuch. Die Prager Altstadt um 1890, morgens kurz vor 8. Wie fast an jedem Tag beginnt ein kleines Drama auf der Gasse. Franz Kafka, gerade mal 6 Jahre alt, wird von der Köchin der Familie in die Schule geführt. Die Köchin ist eine magere und spitznasige Person, gelblich, aber energisch und überlegen. Beim Aus dem Hause treten sagte die Köchin, sie werde dem Lehrer erzählen, wie unartig ich zu Hause gewesen bin. Doch glaubte ich, dass der Weg in die Schule ungeheuer lang sei, dass da noch vieles geschehen könne. Ein Blick auf den Stadtplan der Prager Altstadt zeigt jedoch, der Weg mag lang sein für kurze Leute wie den kleinen Franz. Tatsächlich ist er aber schnell zu Ende. Mit jedem Schritt wird also alles schlimmer. Etwa in der Gegend des Eingangs zur Fleischmarktgasse bekam die Furcht vor der Drohung das Übergewicht. Ich fing an zu bitten. Sie schüttelte den Kopf. Ich blieb stehen und bat um Verzeihung. Sie zog mich fort. Ich drohte ihr mit der Vergeltung durch die Eltern. Sie lachte. Hier war sie allmächtig. Franz zerrt, weint und sträubt sich, bis schon mahnend die Schulglocke bimmelt. Jetzt mussten auch wir laufen und immerfort die Überlegung, sie wird es sagen, sie wird es nicht sagen. Nein, sie hat es dem Lehrer nie gesagt. Kein Tag der Erleichterung sollte so je kommen, nie ein erlösendes Donnerwetter. Dafür wuchs mit jedem Tag in Franz die Angst. Heute sagt sie es ganz sicher. Heute ist es soweit. So könnte Franz Kafka wirklich schon in frühen Jahren begonnen haben, sein eigentümliches Lebensgefühl auszubilden. Sein einzigartiges Gespür für Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse. Kafka erzählt diese Szene in einem Brief, den er erst 1920 einer engen Freundin schreibt. Liegt dem Erwachsenen das Kindheitserlebnis also immer noch im Magen? Thomas Anz ist Germanist und Kafka-Experte an der Universität in Marburg. Es mag dieses Dienstmädchen, die Köchin, ist es gegeben haben, aber das ist dann so kunstvoll geschildert, dass man sich fragt, ist das Literatur oder Wirklichkeit aus der eigenen Kindheit? Erfunden sein muss die Geschichte also nicht. Aber Kafka beschreibt sie im Rückblick ganz aus der Sicht einer literarischen Welt, die er berühmt machen wird. Seine Helden sind keine Vorbilder. Sie sind Einzelne, die scheitern. Sie werden verstrickt in entnervende und sinnlose Kämpfe gegen unbegreifbare Mächte. Zu Lebzeiten hat Kafka noch wenige Leser, aber die sind hingerissen. Sie spüren das Einzigartige dieser verunsichernden Welt. Kafkas Geschichten sind oft übertrieben bis zum Absurden. Aber trotzdem erscheint seine rätselhafte Welt damals wie heute oft irritierend verständlich, ja zum Greifen nah. Kafkas Welt. Die erste Spurensuche muss bei den Eltern beginnen. Franz Kafka wird am 3. Juli 1883 in Prag geboren. Er ist das älteste von 6 Kindern. 2 Brüderchen sterben früh, 3 Schwestern werden mit Franz erwachsen. Die Mutter Julie kommt aus einer assimilierten jüdischen Familie, in der auch die Taufe keine Seltenheit ist. Im Prag der K&K-Monarchie hält die deutschsprachige Minderheit fast alle wichtigen gesellschaftlichen Positionen. Julies Familie gehört durchaus zu diesem wohlhabenden Bürgertum. Mit Julie hat es der Vater Hermann also wirklich gut getroffen. Der Vater. Sein Auftreten verdient in der Literaturgeschichte einen Trommelwirbel. Ohne ihn hätte es natürlich keinen Franz gegeben, aber vor allem keinen Dichter Franz. Der Vater ist das große Schicksalsgewicht um Franzens Hals. Er kommt aus einfachsten Verhältnissen in Südböhmen. Als Kind muss er schon früh morgens Fleischwaren in die umliegenden Dörfer austragen, auch im Winter und barfuß. Mit 14 wird er Wanderhändler, mit 20 Soldat und Zugführer. Nach dem Militärdienst zieht er nach Prag und begegnet Julie, die er ein knappes Jahr vor Franzens Geburt heiratet. Jetzt ist er etwa 30 und eröffnet ein später florierendes Galanteriewarengeschäft, Mode- und Schmuckwaren für die bessere Gesellschaft. Später schreibt der Sohn einen Brief an den Vater, den er nie abschicken sollte. Darin steht: Du kannst ein Kind nur so behandeln, wie du eben selbst geschaffen bist. Mit Kraft, Lärm und Jähzorn. Und in diesem Fall schien dir das auch noch deshalb sehr gut geeignet, weil du einen kräftigen, mutigen Jungen in mir aufziehen wolltest. Ein kräftiger Junge vom Schlag des Vaters. Franz spürt früh, dass er genau das nicht werden würde. Daran trägt er sein Leben lang. Einerseits plagen ihn Wut und Ohnmacht gegenüber dem tyrannischen Vater, andererseits große Schuldgefühle, weil er glaubt zu versagen. Mit der herrlichen Urgewalt dieses kolossalen Findlings wird er es nie aufnehmen können. Das Bild des Vaters schlägt im Lauf der Jahre durch auf Autoritäts- und Machtfiguren aller Art. Später, im Tagebuch, entwirft Kafka eine kleine Liste, eine Aufzählung derer, die seiner Erziehung in manchem sehr geschadet haben. Es sind da meine Eltern, einige Verwandte, einige Lehrer, eine ganz bestimmte Köchin, einige Mädchen aus der Tanzstunde, ein Schwimmmeister, ein Billetteur, dann einige, denen ich nur einmal auf der Gasse begegnet bin. Personen aus Kafkas Welt, übermächtig. Sie hindern ihn am Wachsen. Als 10-Jähriger kommt Franz auf das humanistische Gymnasium in Prag. Eine dünne Glaswand umgab ihn, so erinnert sich später ein Mitschüler an ihn. Franz interessiert sich ganz altersgemäß für Weltanschauliches, für Darwins Evolutionstheorie und für den Sozialismus. Er sehnt sich nach Gerechtigkeit und Freundschaft. Um die Zeit des Abiturs berichtet er von seiner ersten Schriftstellererfahrung mit Publikum. Natürlich eine echte Kafka-Geschichte. Franz schreibt an einem kapitalen Roman. An einem Sonntag kommt es zu einem größeren Familientreffen. Franz, im Vertrauen auf seine jugendliche Genialität, hat seine Aufzeichnungen mal so am runden Tisch dabei. Ein Onkel, der gern auslachte, nahm mir endlich das Blatt, das ich nur schwach hielt, sah es kurz an, reichte es mir wieder und sagte zu den anderen, die ihn mit den Augen verfolgten: Das gewöhnliche Zeug. Zu mir sagte er nichts. Natürlich bestärkt ihn diese Abfuhr völlig in seiner Lebensauffassung. Aber genauso wichtig ist, von der Schriftstellerei abbringen kann sie ihn nicht. Bald darauf, 1904, schreibt Kafka einem Schulfreund, welche Art Literatur für ihn alleine zählt. Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns. Das schreibt er tatsächlich mit erst 20 Jahren. Was soll aus so einem nur werden? Die Antwort erstaunt. Jurist. Nach kurzen Versuchen in Richtung Chemie, dann Germanistik, landet Kafka beim Jurastudium in Prag. Natürlich völlig leidenschaftslos. Der Vater hatte es so gewollt. Während seiner Studienzeit trifft Kafka auf den lebenslangen Freund, ohne den heute vielleicht keine einzige Zeile von ihm bekannt wäre, Max Brod. Er ist ein Jahr jünger als Franz und wie er ein angehender deutschsprachiger jüdischer Schriftsteller. Sie treffen sich 1902 in einem Literatursalon. Von Max Brod geht nun auch das Prager Studenten- und Nachtleben aus, für das sich Franz tatsächlich gerne erwärmt. Brod später in einer Biografie über den Freund: In seiner Gegenwart veränderte sich der Alltag. Alles wirkte wie zum ersten Mal gesehen. War neu. Oft auf eine traurige, ja niederschmetternde Art neu. Übrigens wirkte Kafka nicht etwa nur auf mich, sondern auf viele in der bezeichneten Richtung. Bereits jetzt zeigen ihn Fotos mit dem ernsten und doch weichen Gesicht, den kurzen schwarzen Haaren, schlank, hochgewachsen, gern im dunklen Anzug. Auch die Mädchen finden das spannend. Zum Wegschauen ist er nicht, der Franz. Erst ziemlich spät verrät er im engeren Freundeskreis überhaupt, dass er selbst literarisch arbeitet. Es ist Max Brod, der Druck macht. Er bringt Franz dazu, einige kleine Geschichten einer Literaturzeitschrift anzuvertrauen. Franz Kafka ist jetzt 25 Jahre alt. Kurz zuvor hat er sein Jurastudium beendet. Dr. Jur Kafka sucht also nach einer Arbeit, bei der er möglichst wenig tun muss. Er findet sie bei der Arbeiterunfallversicherungsanstalt für das Königreich Böhmen in Prag. Eine der wenigen Behörden, die ihn die Literaturgeschichten der Welt gefunden haben. Dort wickelt er nun Arbeitsunfälle ab. Er schafft Maschinenfunktionsbeschreibungen von geradezu literarischem Rang. Er trifft auf die demütigen Heerscharen von Arbeiterinnen und Arbeitern und er lernt, was eine Behörde ist. Und das Allerwichtigste für ihn: Gearbeitet wird nur bis 2 Uhr am Mittag. Dann geht er nach Hause, nach wie vor zu seinen Eltern. Geschlafen wird am Nachmittag. geschrieben dann endlich in der tiefen Nacht, wenn keiner stört, bis 3 Uhr morgens, manchmal länger. In dieser Zeit, um 1910, beginnen seine Tagebücher. In ihnen resoniert er sich durch die Nacht, entwirft darin Geschichten. Der Tag mag dem verhassten Brotberuf gehören, aber die Nacht, das Brüten und Schreiben, wird zur eigentlichen Lebensform. Tagebucheintrag vom 15. Dezember 1910. Kein Wortfass, das ich schreibe, passt zum anderen. Ich höre, wie sich die Konsonanten aneinander reiben und die Vokale singen dazu wie Ausstellungsneger. Meine Zweifel stehen um jedes Wort im Kreis herum. Dann, in der Nacht darauf: Ich werde das Tagebuch nicht mehr verlassen. Hier muss ich mich festhalten, denn nur hier kann ich es. Jetzt bekommen Kafkas bislang noch kleine, skurrile Geschichten vom Scheitern ihren eigentümlichen Sog. Dabei ist er mit der prägenden Last seines übermächtigen Vaters sicher kein Einzelfall seiner Generation. Seit einigen Jahren sind die Intellektuellen neugierig geworden auf Väter und deren Folgen für die Söhne, dank Sigmund Freud. Auf einer Zugfahrt begegnet Kafka dem Freud-Schüler Otto Gross. Gross ist ein genialischer Drogenabhängiger, ein Star in den einschlägigen Bohème-Szenen. Gross lehrt, wie das Kind die Gebote vom Vater oder von vaterähnlichen Figuren so verinnerlicht, dass sie gleichsam in die eigene Person rutschen. Im eigenen Inneren streiten dann der fremde und der eigene Wille gegeneinander. Der fremde Wille im eigenen Körper. Bald darauf, im Jahr 1912, entstehen die ersten berühmten Kurzgeschichten. Kafka schreibt in einer einzigen Nacht, vom 22. auf den 23. September, das Urteil. Der junge Kaufmann Georg Bendemann will heiraten und schreibt deshalb einen Brief an einen lange nicht gesehenen Jugendfreund. Der Vater lebt im dunklen Nebenzimmer schon auf dem alten Teil und scheint hilfsbedürftig wie ein Kind. Der Sohn umkümmert ihn rührend und erzählt ihm dabei vom Brief. Da kippt die Szene. Der Vater erhebt sich im Nachthemd vom Sofa wie ein tyrannischer Gott. Er geißelt das ganze Leben und Streben des Sohns als Betrug. Dann verurteilt er den Sohn zum Tod durch Ertrinken. Der Sohn rennt aus dem Haus auf eine Brücke und stürzt sich in den Fluss. Die Geschichte macht den Leser von Satz zu Satz fassungsloser. Kafka selbst hat sie von allen seinen Arbeiten am meisten geliebt. Zu seinen Lebzeiten finden seine Texte nur wenige Leser. Aber sie rätseln darüber bis in die Feuilletons. Sie beißen sich die Zähne aus, ohne von ihnen lassen zu können. Die zweite große Geschichte des Jahres 1912 heißt Die Verwandlung. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Der Kafka-Experte Thomas Anz. Der zum Ungeziefer verwandelte Gregor Samsa stellt fest, dass die Familie es am besten hält, wenn er eigentlich verschwindet. Und das stellt er selber fest und sagt dann, dass er das selber im Grunde findet, dass er verschwinden müsse und dann stirbt er. Also diese Verinnerlichung dessen, was andere an Einschätzungen gegenüber der eigenen Person herantragen, die führt bei Kafka bis zur Selbstzerstörung. Dabei ist dieses Jahr 1912 ein großartiges Jahr, findet Kafka selbst. Er schreibt großartige Texte und er hat sich verliebt. Endlich, mit fast 30 Jahren. Gut, Erfahrungen mit Sex hatte er schon früher. Die K&K-Bordelle mit ihrer Aura von Wehmut und Lust gehören zum Ambiente der Prager Literaturszene. Aber jetzt trifft Kafka durch Max Brod eine Frau, die ihn durcheinander bringt. Felice Bauer aus Berlin, Prokuristin, 25 Jahre alt. Knochiges, leeres Gesicht, fast zerbrochene Nase, blondes, etwas steifes, reizloses Haar, starkes Kinn. Während ich mich setzte, sah ich sie zum ersten Mal genauer an. 5 Jahre wird das schizophrene Beziehungsdrama dauern. 700 Druckseiten Briefverkehr zwischen Prag und Berlin entstehen dabei. Kafka weiß, hier geht es um den Ernstfall. Es geht ums Heiraten. Also nicht nur um die Liebe. Es geht um Ehe und Familie. Es geht genau um das, was der mächtige Vater vom Franz erwartet. Ein knappes Jahr nach der ersten Begegnung überlegt er im Tagebuch, was spricht für und was gegen die Heirat. Am Anfang steht ganz fundamental: Unfähigkeit, allein das Leben zu ertragen. Dann aber: Ich muss viel allein sein. Alles, was ich geleistet habe, ist nur ein Erfolg des Alleinseins. Erste Verlobung, Juni 1914. 6 Wochen später, Verlobung geplatzt. Und nun passiert das Seltsame und zugleich so Typische für Kafka. Das Unglück macht ihn literarisch wieder hochproduktiv. Er beginnt die Arbeit am Roman Der Prozess. Den Prozessroman hat Kafka nie ganz beendet. Aber das Fragment bietet die Welt, wie Kafka sie sieht, geradezu in Vollendung. Der Held, Josef K., führt einen aussichtslosen Kampf gegen eine geheimnisvolle Gerichtsbehörde, die ihn zum Tode verurteilt hat. K. kämpft nicht darum, die Hinrichtung abzuwenden, sondern darum, ihren Grund zu erfahren. Aber er und der Leser warten vergeblich. Im Prozessroman hat Kafka zum ersten Mal den alten persönlichen Machtinstanzen wie Vater und Familie die erkennbaren Gesichter genommen. Von nun an begegnen uns in seinen Geschichten vor allem anonyme, unüberschaubare Machtgeflechte wie Gerichte und Behörden. Kafkas Welt hat die Bürokratie entdeckt. Als Ort, an dem wir uns vergeblich klein und demütig machen. An dem der undurchsichtige Unsinn doch so präzise arbeitet, dass er wenigstens einen höheren Sinn haben muss. Und an dem sich die Macht auch im kleinsten Uniformträger in voller Schönheit entfaltet. Die Geschichte Gips auf ist nur wenige Zeilen lang. Ein Mann sucht eilig den Weg zum Bahnhof und verläuft sich. Da sieht er einen Schutzmann und fragt ihn atemlos nach dem Weg. »Von mir willst du den Weg erfahren?« »Ja«, sagte ich, »da ich ihn selbst nicht finden kann.« gib's auf«, sagte er und wandte sich mit einem großen Schwung ab, so wie Leute, die mit ihrem Lachen allein sein wollen. Ein typisches Ende in Kafkas literarischer Welt. Der Held steht vor einer unbegreiflichen Mauer. In seiner wirklichen Welt freilich müssen die Figuren auch nach letzten großen Sätzen weiterhandeln. Für ihn heißt das seit Anfang 1915, es gibt eine Neuauflage der Verlobung mit Felice. Eine reine Musterwiederholung. Wieder entbrennt der Zwiespalt Literatur oder Ehe. Im Sommer 1917 droht bereits die nächste Hochzeitsfeier. Vorher noch eine gemeinsame Ungarnreise. Doch nach der Rückkehr bemerkt Kafka einen leichten Bluthusten. Einen Monat später weiß er, es ist der Beginn einer Lungentuberkulose. Nein, bei weitem noch kein Todesurteil. Aber für Kafka der Ausweg, die Fluchtmöglichkeit. Ihm selbst ist das völlig bewusst. An Max Brod schreibt er: So geht es nicht weiter, hat das Gehirn gesagt. Und nach 5 Jahren hat sich die Lunge bereit erklärt zu helfen. Ein totaler Tiefschlag. Die nächste Zeit verbringt er vor allem bei seiner Schwester Ottla auf dem Land. Bald reiht sich Erholungsurlaub an Kuraufenthalt. Ein gutes Jahr nach der endgültigen Trennung von Felice begegnet er Julie Woritzek, Büroangestellte, 28 Jahre alt. Kafka blüht wieder auf. Sie ist gut gelaunt und ein bisschen frivol. Kurz, er verlobt sich, er entlobt sich. Rekordgeschwindigkeit. Wieder ein Versuch zu heiraten. Es will ihm nicht gelingen. Und trotzdem will er auf den Versuch nicht verzichten. Thomas Anz: Ein solcher Mensch kann nie glücklich werden, weil er ist nur glücklich, wenn er schreibt, und er schreibt nur, wenn er unglücklich ist. Das ist eine Situation, aus der Kafka selten herausgekommen ist. Vor allem der Vater hatte gegen Julie gewettert, die kleine Angestellte mit der leichten Bluse. Er solle doch lieber ins Bordell gehen, hatte er dem 36-jährigen Sohn geraten. Da ist er wieder leibhaftig, der Lebensgegner. Kafka schreibt daraufhin seinen berüchtigten Brief an den Vater, den er nie abschicken wird. Max Brod gibt ihn später aus dem Nachlass heraus. Der Brief ist mehr als eine Abrechnung, er ist eine Lebensbilanz. Ich? Mager, schwach, schmal. Du? Stark, groß, breit. Nur eine Bemerkung aus etlichen Dutzend Seiten. Kafka verortet sein ganzes Leben im direkten Vergleich mit dem Koloss, dem Vater. 1920 bahnt sich noch einmal ein Verhältnis mit einer Frau an. Milena Jesenska ist trotz des Altersunterschieds von 14 Jahren mit Kafka seelenverwandt, sozusagen über monströse Väter. Ihr Vater ist Professor für Kieferchirurgie in Prag. Vor einigen Jahren hat sich die noch minderjährige Tochter in einen Juden verliebt. Bis sie volljährig war, hat sie der Vater daher in eine Nervenheilanstalt einsperren lassen. Jetzt lebt sie in Wien. An Kafka erinnert sie sich aus ihrer früheren Zeit in Prag. Sie schreibt ihm, will seine Geschichten ins Tschechische übersetzen. ein gefährlicher Funke. Schnell lodern die Flammen gegenseitiger Liebe. Doch diesmal verzichtet Kafka rechtzeitig. Milena bleibt frei und bis zu seinem Ende eine beste Freundin. Der literarische Nachklang, der große Roman Das Schloss. Wieder ein Fragment. Der Landvermesser K. versucht, in ein Schloss zu gelangen, das viele Zugänge haben muss, aber offenbar keinen für ihn. Mit Kafkas Gesundheit geht es inzwischen bergab. 1920 wird er pensioniert, arbeitsunfähig. Seit einiger Zeit interessiert er sich immer stärker für das originäre Judentum. In seinem Elternhaus war das Judentum eine reine Formalie. Durch diese Entdeckungsleidenschaft gelingt Kafka jetzt plötzlich doch noch das beinahe Unvorstellbare. Im Frühjahr 23 ist er auf Kur an der Ostsee. Er trifft die 25-jährige Dora Diamant. Sie ist streng ostjüdisch erzogen, kann sogar Hebräisch. Sie ziehen zusammen. Unglaublich. Kafka verlässt Prag. Die Stadt, die ihn sein Leben lang wie in Ketten gehalten hatte. Sie finden im Berlin der Inflationszeit, ohne Geld und Aussicht auf Besserung, eine Bruchbude. Er fängt wieder an, Kurzgeschichten zu schreiben. Es ist Kafkas größter Triumph im Leben. Frau und Wohnung, er hat es geschafft. Wenige Monate später befällt die Tuberkulose den Kehlkopf. Berlin ist zu Ende. Letzte Sanatoriumsaufenthalte folgen in Wien und bei Klosterneuburg. Dort stirbt Franz Kafka am 3. Juni 1924. Die alten Freunde besuchen ihn bis zum Schluss. Dora sitzt an seinem Bett. Rätsel Kafka. Was mag die junge Frau am todkranken, fast unbekannten älteren Schriftsteller so geliebt haben, dass sie ihr Leben mit ihm teilen wollte? Vielleicht erhält es eine kleine Episode. Dora hat sie später selbst aus ihrer Berliner Zeit erzählt. Ein Spaziergang im Park. Dora und Franz treffen ein kleines weinendes Mädchen, das seine Puppe verloren hat. Franz will es trösten. Die Puppe macht nur eine Reise, sagt er. Er weiß es genau, weil sie ihm einen Brief geschrieben hat. Ob er den Brief dabei hat, will das Mädchen wissen. Nein, er hat ihn daheim vergessen, sagt Franz, aber morgen bringt er ihn mit. Dora erinnert sich an diesen Abend. Er war im selben gespannten Zustand, in dem er sich immer befand, sobald er an seinem Schreibtisch saß. Franz hatte den kleinen Konflikt eines Kindes durch die Kunst gelöst. Durch das wirksamste Mittel, über das er persönlich verfügte, um Ordnung in die Welt zu bringen. Kafka, ein großer Kämpfer. Bis zum Schluss war er auch der Junge, der von der Köchin in die Schule gezerrt wurde. Als Schriftsteller ist er bei seinem Tod beinahe unbekannt. Um ein Haar wäre er es auch geblieben. In seinem Testament hat der ewig von Selbstzweifeln Geplagte nämlich verfügt, Max Brod soll all seine ungedruckten Werke vernichten. Hätte Brod seinem Wunsch entsprochen, wäre Kafka heute wohl kaum eine Fußnote in der Literaturgeschichte. Aber Brod besinnt sich auf das genaue Gegenteil. Es wird geradezu sein Lebenswerk, den Nachlass, die Welt des toten Freundes, bekannt zu machen. Nach dem Zweiten Weltkrieg kommt der Durchbruch. Über England, die USA und Frankreich entsteht ein echter Kafka-Boom. Die Deutungen seiner rätselhaften Geschichten überschlagen sich bis heute. Und wie seltsam, der Name kaum eines anderen Autors wird so oft zitiert wie seiner. Bald nach dem Krieg kommt ein Wort auf, das sich schnell einen Platz in etlichen Sprachen der Welt erobert. Das Kafkaeske. Kafkaesk. Man muss keine einzige Zeile vom Autor gelesen haben, um sich auf ihn als Patron zu berufen. Wer war noch nie 2 Stunden im Amt angestanden mit dem falschen Formular in der Hand? Echt Kafka. Wer aber seine Geschichten liest, betritt eine zutiefst verunsichernde Welt, in der ein Pförtner fragt, von mir willst du antworten? Dann dreht er sich rasch um, damit wir nicht sehen, wie er lacht. Thomas Morawetz und das Kafkaeske, ein Gefühl, dem Franz Kafka seinen Namen gab. Das war ein weiterer Radiowissen-Podcast aus der Literatur. Es sprachen Beate Himmelstoß, Christian Baumann, Oliver Losehand, Oliver Mallison und Laura Mehr. Regie führte Irene Schuck.